Du hörst jetzt das zweite Gespräch. Na, mein Junge, du wohnst jetzt schon 4 Wochen in Köln. Ja, Oma. Und wie gefällt es dir? Köln ist eine tolle Stadt. Hast du schon Freunde? Ja, klar. Mit Frank gehe ich zur Schule. Er wohnt auch hier im Haus. Und mit Basti spiele ich Computerspiele. Machst du auch deine Hausaufgaben, Sven? Ja, doch, Oma. Gut, mein Junge, gib mir jetzt bitte mal Mama. Du hörst jetzt das Gespräch noch einmal. Markiere jetzt für die Sätze 10, 11 und 12 richtig oder falsch. Na, mein Junge, du wohnst jetzt schon 4 Wochen in Köln. Ja, Oma. Und wie gefällt es dir? Köln ist eine tolle Stadt. Hast du schon Freunde? Ja, klar. Mit Frank gehe ich zur Schule. Er wohnt auch hier im Haus. Und mit Basti spiele ich Computerspiele. Machst du auch deine Hausaufgaben, Sven? Ja, doch, Oma. Gut, mein Junge, gib mir jetzt bitte mal Mama.